Okay, dann werde ich jetzt mal bei der Telekom anrufen. Was soll ich denn sagen? Was soll ich sagen? Was habe ich für Probleme? Also ich komme ja aus Hamburg und ich habe ja DSL, ne? Und da habe ich ein paar Probleme. Da installieren sich immer Porno-Dialer, okay? Sag ich. Oder? Ich dachte, da installieren sich Porno-Dialer. Moment. Da, 0, 100, 100, 1. Herzlich willkommen bei T-Com. Hallo? Mit der telefonischen Betreuung für Privatkunden verbunden und ja? Gleich zu einem Berater durchgestellt. Gabi, was machst du denn da? Arbeitest du jetzt? Yeah. Hallo. Mein Name ist Volkmar. Guten Abend. Und zwar, bin ich da beim Kundendienst von T-Online? Nein, jetzt sind Sie beim Privatkundenvertrieb. Sie möchten zu T-Online? Ja, bitte. Der Service-Hotline? Ja, kann er mal geben. Gebührenfrei? Nein. Ist nicht gebührenfrei? Nein. Auch nicht der Störendienst? Bitte? Der Störendienst? Nein. Ist er nicht? Auch nicht? Ich gebe Ihnen die Rufnummer. Okay. Das ist 0180. Ja. 534. Ja. 53. Ja. 45. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Scheiße. Wie du dann. Was ist das denn für eine private Scheiße da? Moment. Ich ruf mal jetzt woanders an. Willkommen bei der Deutschen Telekom. Hallo. Sind verbunden mit dem technischen Kundendienst von T-Com. Geil. Hallo. Was denn da jetzt los? Ey. Hallo. Was? Die haben mit draufgeschmissen, die Schweine? Das kann ja wohl nicht angehen. Einen Moment. Ja, genau, das sag ich. Aber ich muss dann nochmal anrufen. So. Kann ja wohl nicht angehen. Willkommen bei der Deutschen Telekom. Hallo! Sind verbunden mit dem technischen Kundendienst von T-Com. Das weiß ich doch schon. Hola? Hallo? Hallo? Abend, mein Name ist Aschmonz. Ja, schon guten Abend. Und zwar bin ich da beim TV-Online-Dienst? Nee. Wo bin ich denn da? Bei der Störungsannahme für Telefonanschlüsse. Telefonanschlüsse? Ja, was haben Sie denn für ein Problem? Also, mein Problem ist, ich habe mein Telefon habe ich aus Indien mitgebracht. Aus Indien habe ja, ich und, das ist gut, ja. Und ich habe das angeschlossen. Ja. Und es kommt keine Freizeichen. Kommt keine Freizeichen? Nein. Ihr Telefon aus Indien haben Sie angeschlossen? Ja. Und da kommt kein Freizeichen? Keine Freizeichen, nee. Und haben Sie denn mal ein anderes Telefon dann angeschlossen aus Deutschland? Aus Deutschland? Nee, habe ich noch nicht. Da haben Sie noch gar nicht? Nee. Und Nachbarn auch nicht, der vielleicht ein deutsches Telefon hat? Nee, wir haben hier keine Nachbarn. Also wir wohnen hier auf einem Bauernhof und da haben wir eine Hausnuss stehen. Ach so, ja. Ja, und wie kommen wir zu T-Online? Da brauchen Sie nicht zu T-Online, brauchen Sie nicht, wenn das Telefon nicht geht. Ja, aber die haben gedacht, das geht. Die haben gesagt, das geht? Ja, die haben gedacht, das Problem bei denen. Ach so. Weil ich lattert über die DSL-Box laufen, wissen die? Ach so. Ja. Sagen Sie mir doch einfach mal Ihre Telefonnummer mit, Paul. 04821. 04821. 956. 956. 086. 086. Mal schauen, was da jetzt steht. Okay. Also ich hatte ja vorher, hatte ich eins dran, das ging. Hier steht Frau Elfi Öhlmann. Genau, ja genau. Brückenstraße 43 Bertha in... Genau. Und dann steht hier noch, dass Sie einen ISDN-Anschluss haben. Genau. Das ist schon mal ganz gut. Ja, der hat ja auch alles von T-Online, ne? T-Online hat steht hier nicht. Ja, das, aber ich habe hier DSL bei mir. Wir haben DSL auch da? Ja. Aha. Und da gibt es eine Box, da kann man drei Telefone anschließen. Drei Stück? Ja. Bei T-Online? Hat man drei Nummern, ja. Ja, das ist, wie heißt die Box? Die Box? Ja. Ja, die DSL-Box. Das ist keine DSL-Box. Ja, das ist T-Net-Box, oder wie das heißt. T-Net, T-Net ist das erste Teil, was dort drin steckt, ja. Ja, ich rufe jetzt hier schon tausendmal 0180 die Nummern und so an und ich kriege das nicht hin. Hm. Was ist denn das? Wie bitte? Was ist denn das? Ich möchte gerne nach Hause telefonieren, aber das geht nicht. Ja. Ich muss da immer Telefonzelle gehen. Ja. Ja. Ich hab das auf dem Bazar gekauft in Indien. Ja. Wissen die? Und das geht immer noch nicht. Ja. Ich hab das jetzt dann mein zweites Telefon, was ich mir einschicken lassen hab. Da ist das billiger. Hier ist das zu teuer. Ja, hier ist zu teuer. Alles klar. Ja. Okay. Tschüss. Könnt ihr mir nicht helfen? Nee, im Moment nicht. Tschüss. Das liegt da einfach auf, der Peter. Was soll das denn? Da kann er mir nicht helfen. Obwohl kennt er von meiner Frau den Namen.